Diejenigen, die Su'aib der Lüge bezichtigen, waren, als hätten sie überhaupt nicht darin gewohnt. Diejenigen, die Su'aib der Lüge bezichtigten, waren nun selbst die Verlierer.